Buyurun. Hallo, Bulut ist mein Name. Ich bin die Zuständige Ärztin für Sie und ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, Frau Doktor. Ja, sehr gut. Bevor Sie mir Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich einige persönliche Daten erfragen. Danach werde ich direkt zu Ihren Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Philipp Holzmann. Holzmann, könnten Sie Ihren Nachname buchstabieren? H O L Z M A Doppel N. Okay, danke. Wie alt sind Sie, Herr Holzmann? Ich bin 70 Jahre alt. 70. Wann sind Sie genau geboren? 29. Dezember 51. 59. Okay. Und was machen Sie beruflich, Herr Holzmann? Ich bin Rentner. Rentner. Seit Ja. wann? Seit ungefähr 6 Jahren, 64 Jahren bin ich in den Ruhestand gegangen. 64. Okay. Also sind Sie Frührentner? Bitte, Entschuldigung. Also sind Sie Frührentner? Tamam, duyamadım ya. Arkadaşlar, şu dinleyenler mikrofonu kapatsınlar bir zahmet. Könnten Sie mich hören jetzt? Nochmal Ja. bitte. Sind Sie Berufsrentner? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Tut mir leid. Ja, Schwerhörig ich meine, sind Sie früher als üblich? Ja, ein Jahr früher. Ja, ein Wieso? Jahr früher. Nee, ich hatte ein Angebot von meiner Firma und dann habe ich das Ah, okay. angenommen, ja. Ja, ich habe verstanden. Wie groß und wie schwer sind Sie, Herr Holzmann? Also, Frau Doktor, ich habe sowohl Größe als auch Gewicht haben sich doch geändert. Ich habe in den letzten halben Jahr doch viel Gewicht verloren, ungefähr 8 bis 10 Kilo. Ich wiege jetzt ungefähr nur noch 70 Kilogramm. Okay. Und meine Körpergröße ist auch, also ich war mal 1,75 Meter und jetzt habe ich auch so ein bisschen einen Rundrücken bekommen und habe doch gesehen, dass ich doch 5 bis 6 Zentimeter kleiner geworden bin auch. Okay, ich verstehe. Haben Sie Kinder, Herr Ich habe Holzmann? Kinder, ja. Wie viele Kinder und wie Ja, alt ich habe sind Sie? zwei Kinder. Meine Kinder sind, der Sohn ist 45 und die Tochter ist, 45? ja, und die Tochter 41 Jahre alt. Okay. Sind Sie verheiratet? Oder meinen Sie meine Kinder? Entschuldigung, ich konnte nicht verstehen. Meinen Sie mich oder meinen Sie meine Kinder? Okay. Also mit verheiratet, haben Sie gefragt. Also ich bin verheiratet, ja. Ja, Meine Kinder sind ich. nicht verheiratet, nein. Nee, ich meine Sie. Okay, Okay, danke. gut. Ja, Herr Holzmann, wie kann ich Ihnen helfen? Was führt Sie zu uns? Ja, Frau Doktor, das sind viele Probleme. Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange vielleicht mal an, dass ich mich körperlich ziemlich schwach fühle, kraftlos, abgeschlagen. Seit ungefähr einem halben Jahr kann ich sagen, geht es körperlich bergab mit mir. Und das Hauptproblem, was jetzt zugenommen hat, ist eigentlich, dass ich starke Rückenschmerzen habe. Die habe ich schon seit 3 bis 4 Monaten. Aber in den letzten 2, 3 Wochen haben die doch stark, sehr stark zugenommen, sodass die Schmerzmedikamente, die ich vom Hausarzt bekommen habe, auch nicht mehr helfen. Ja, Das sind okay. so die Hauptprobleme, aber es gibt noch ein paar andere Probleme, die ich Ihnen erzählen kann, wenn Sie möchten. Ja, natürlich könnten Sie auch die anderen Ja, Beschwerden erzählen. dann Okay. muss ich ein bisschen ausholen vielleicht. Und zwar kann ich sagen, also ich habe jetzt auch viel Wasser eingelagert in den Beinen, in Füßen, Unterschenkel, auch fast bis in den Oberschenkel. Und da hatte ich auch vom Hausarzt Entwässerungsmedikamente bekommen. Und darunter habe ich jetzt vor 2 Wochen ungefähr auch das rechte Bein stark angeschwollen. Und der Hausarzt hat Ultraschall gemacht, sagt, es ist eine Thrombose dazu gekommen. Aber insgesamt die Wassereinlagerungen in den Beinen sind immer noch auf beiden Seiten trotzdem noch vorhanden. Und Ja, also ich habe auch gemerkt, dass ich weniger Wasser gelassen habe, obwohl ich diese Entwässerungstabletten genommen habe. Der Urin ist von der Menge weniger. Und wenn ich Wasser lassen muss, dann merke ich, dass das so richtig auch schäumt. Also der Urin schäumt richtig. Das habe ich vorher auch nicht gehabt. Und dann kann ich vielleicht noch sagen, dass auch vor 3 Monaten ich auch beim Hausarzt war wegen Beschwerden im Unterbauch, linken Unterbauch. Da hat der Hausarzt auch Ultraschall gemacht, hat gesagt, dass es eine Divertikelentzündung ist und hat mir dann Antibiotika gegeben. Und darunter ist das auch besser geworden. Und er hat auch gesagt, dass ich ein bisschen eine Blutarmut habe, dass es am ehesten von der Infektion kommt oder in Entzündung kommt, und hat mir da auch Eisentabletten aufgeschrieben. Das sind so die wichtigsten Okay. Probleme, die ich habe. Wissen Sie die Werte von Blutarmut? Naja, das weiß ich nicht, aber Aber Sie haben gesagt leicht, oder? das war jetzt nicht so stark, hat er gesagt. Er hat auch Eisen gewesen im Blut. Er meinte, das Eisen wäre ein bisschen niedrig und hat mir deswegen diese Eisentabletten gegeben. Aber also wie hoch der Wert war, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass der immer noch niedrig ist, weil ich bin ziemlich blass im Gesicht und in den Augen. Und wann war diese linke Unterbauchschmerzen? Also ungefähr vor 3 Monaten war das gewesen. Okay. Aber es ist wieder besser jetzt. Jetzt habe ich keine Beschwerden mehr im Bauch. Hatten Sie noch andere ansteckende Krankheiten in diesen 6 Monaten? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe gemerkt, ich habe jetzt häufiger Infektionen. Das war früher auch nicht so gewesen. Also ich hatte jetzt in den letzten halben Jahr mindestens 2 oder 3 Mal eine schwere Bronchitis gehabt, wo der Hausarzt mir auch Antibiotika verschrieben hat. Dann war auch mal vor einer Zeit auch mal eine Infektion der Harnblase, also Blasenentzündung. Das hatte ich früher auch nicht so gehabt. Das ist richtig, ja. Also ich habe häufige Infektionen jetzt im letzten halben Jahr auch bemerkt. Ja, ich verstehe. Und haben Sie auch Blutungsprobleme? Ich meine zum Beispiel in Ihrem Haut, haben Sie Farbveränderungen bemerkt oder können Sie einfach mit kleinen Verletzungen Blutung gehabt? Das kann ich jetzt so nicht sagen, nein. Okay. Sie haben schon gesagt, dass Ihre Gewicht ein bisschen vermindert ist, aber wie ist Ihr Appetit? Können Sie normal essen? Eigentlich ja, würde ich sagen. Also der Appetit ist jetzt nicht so das Problem. Wie Also ernähren Sie sich? so wie immer, also habe ich mich Ja, jetzt auch bei der Ernährung umgestellt. Ich mache das wie ja. früher. Ich meine, Sie essen Fleisch, Gemüse, Obst, Ja, alles. alles Okay. esse ich, ja. Und trinken Sie ausreichend Wasser? Ich habe schon darauf geachtet, dass ich da viel trinke, aber also so 2 Liter war das mindestens gewesen. Aber ich habe gemerkt, dass der Urin nicht so viel ist, den ich lassen muss. Ja, Ah, das. okay. Sie, wenn ich richtig verstanden habe, Sie trinken genug viel Wasser, Eigentlich ja, eigentlich ja. aber Aber es bleibt Sie im Körper. Ja, sie lassen nicht viel Urin im Ja. Vergleich zu Wasser, das ist zu wenig. Finde ja, weil ich merke auch, dass es in den Körper hängen bleibt, das Wasser. Also ich habe überall Wasser Okay. im Körper, meine ich. Ja. Haben Sie in Urin Blut bemerkt? Nein, nur dass halt das sehr geschäumt hat, habe ich gemerkt. Okay. Und wie oft müssen Sie Wasser lassen? Also es kommt darauf an, wie viel ich trinke. Ich habe bis jetzt nicht darauf geachtet, wie oft, muss ich ehrlich sagen. Okay. Müssen Sie in der Nacht auch Abwasser lassen? Ja, 1 bis 2 Mal. Also ich habe auch eine Prostatavergrößerung, das ist aber schon seit Jahren so bei mir. Aber das ist immer gleich seit Ja, Jahren. ja, Immer ja. ein, zweimal. 1 bis 2 Mal maximal, ja. Okay. Wie ist Ihr Stuhlgang? Haben Sie Veränderungen bemerkt? Haben Sie Verstopfung oder Durchfall? Der ist eigentlich bis auf die Farbe, der ist schwarz. Aber das ist seitdem ich diese Eisentabletten nehme, finde ich. Vorher war das nicht so. Ah, okay, Keine. Ich verstehe. Und haben Sie Hautfarbeveränderungen bemerkt? Also ich bin blass, ja. Das haben mir auch andere Leute gesagt, dass ich eine blasse Farbe bekommen habe. Leiden Sie unter Fieber, insbesondere in diesen 6 Monaten? Ich meine, außer die ansteckenden Krankheiten. Ja, kann ich nicht sagen, nein, sonst habe ich keine Fieber. Schwitzen Sie in der Nacht? Kann ich nicht sagen, nein. Jetzt möchte ich über Ihre Vorerkrankungen erfahren. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Krankheiten? Ich hatte vor, ich weiß nicht, ob das als chronische Krankheit gilt, ich hatte vor etwa 25 Jahren mal eine Krankheit, die heißt Morbus Hodgkin. Und da habe ich damals Chemotherapie bekommen und habe auch eine Bestrahlung bekommen. Aber das war dann alles gut geheilt und hat dann auch die Kontrolluntersuchungen gehabt und das war dann alles in Ordnung. Also da habe ich keine Probleme mehr gehabt. Das war vor 25 Jahren etwa. Und dann habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich diese Prostatavergrößerung habe. Und was habe ich noch für Probleme? Vielleicht ist das auch wichtig. Ich habe so Probleme mit den Beinen gehabt, so Schmerzen in den Füßen, so brennende Schmerzen. Da hatte mich mein Hausarzt auch zum Neurologen geschickt. Der hat auch eine Polyneuropathie festgestellt. Das war auch so vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Und da habe ich nämlich auch Medikamente ein dafür. Welche Medikamente nehmen Sie? Das heißt Pregabalin, heißt das Medikament. Okay. Darunter ist es ein bisschen besser geworden. Haben Sie auch Zuckerkrankheit? Nein, Zucker ist nie festgestellt worden bei mir. Nein. Probleme mit Herz haben Sie? Auch nicht, nein. Und wann war letzte Kontrolle für Hodgkin, Morbus Hodgkin? Oh, ich habe damals nach der Therapie 5 Jahre lang die Kontrollen gemacht und als das dann gut war, haben wir dann die Kontrollen dann beendet. Also war ich jetzt über seit 20 Jahren nicht mehr zur Kontrolle, aber ich hatte auch keine Probleme mehr. Ja. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Hutzmann? Meinen Sie jetzt Corona oder was meinen Sie? Ja, ich meine allgemein die Routineimpfungen und zusätzlich natürlich Corona auch. Weiß ich nicht genau. Also die Impfungen sind auch schon ziemlich lang her bei mir. Also Tetanus und sowas auch mindestens 10 oder 15 Jahre. Aber Corona bin ich jetzt 3-mal geimpft worden, ja. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Nein, ich hatte keine Operation bisher. Okay. Und reagieren Sie auf etwas allergisch? Da habe ich auch keine Probleme gehabt bisher. Okay. Haben Sie auch Unverträglichkeiten? Nein. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, also habe ich keine Probleme damit. Und Sie haben gesagt, dass Sie Schmerzen in Beinen haben und Sie nehmen dagegen Medikamente. Genau. Jetzt haben Sie immer noch Probleme oder ist alles also schon weniger? Das ist weniger, aber da muss ich auch sagen, sind die anderen Schmerzen jetzt viel deutlicher im Vordergrund, sodass ich die anderen Beschwerden jetzt vernachlässigt habe. Also die Rückenschmerzen sind viel mehr, deswegen habe ich die anderen Beschwerden jetzt auch gar nicht so zur Kenntnis genommen. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Fühlen Sie sich hoffnungslos oder wie ist Ihre Stimme allgemein? Meine Stimmung ist nicht so gut wegen der Probleme jetzt, die ich habe. Vor allem wegen der Schmerzen ist meine Stimmung schlecht. Ja. Aber früher war alles in Ordnung. Alles normal, okay. Ja. Ja, ja. Okay. Also hauptsächlich durch die Schmerzen bedingt, dass ich jetzt meine Stimmung schlecht ist, ja. Okay. Nun kommen wir zu Ihren Lebensgewohnheiten. Rauchen Sie? Ich habe mal geraucht, ich habe aufgehört vor ungefähr 10 Jahren. Und wie lange und wie oft hatten Sie geraucht? Also mit Unterbrechungen kann man sagen, wenn ich mit ungefähr 18 angefangen habe bis 60, vielleicht waren da mal 5 Jahre ohne Zigaretten, ich würde sagen so etwa 35 Jahre, wenn man das zusammenrechnet. 35 Jahre. Ja. Und wie viel Packung pro Tag haben Sie? War nicht so viel, war ein halbes bis ganzes Päckchen. Okay. Also eher auch mal ein halbes Päckchen, so 10 Zigaretten pro Tag. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich, nicht regelmäßig. Wie meinen Sie mit gelegentlich? Ja, was meinen Sie? Bei Anlässen, wenn zum Beispiel eine Feier ist oder sowas. Ansonsten. Okay. Na, vielleicht 2-3 Mal im Monat vielleicht, ja. Okay. Haben Sie schon mal Drogen probiert? Nein. Und jetzt würde ich gerne nach Ihrer Familiengeschichte fragen. Sind bei Ihren Eltern irgendwelche Krankheiten bekannt? Ich überlege, also mein Vater ist Schlaganfall gestorben. Meine Mutter, die hatte auch ein paar Krankheiten. Ich glaube, die hat Zucker und Bluthochdruck. Ich glaube, die ist letztlich auch an Herzversagen gestorben, aber ganz genau kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe 2 Geschwister, ja. Sind Sie gesund? Die sind, soweit ich weiß, gesund, haben keine größeren Krankheiten. Ja, und Sie haben gesagt, dass Sie 2 Kinder haben. Sind Ihre Kinder auch gesund? Die sind gesund, ja. Ja, ja. Danke. Ich denke, ich habe die wichtigen Fragen gestellt. Mhm. Jetzt möchte ich eine kurze Zusammenfassung geben. Ja. Seit 6 Monaten haben Sie Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Sie haben ungefähr 8 bis 10 Kilo abgenommen. Ja, richtig. Ja, Sie denken auch, dass Sie kleiner geworden sind. Ja. Ja, ich meine große. Mhm. Und Sie haben Wassereinlagerung in den Beinen. Mhm. Sie haben auch Polyneuropathie, aber mit diesen neuen Beschwerden sind die Schmerzen schlechter geworden. Habe ich recht? Also die in den Beinen sind nicht mehr so das Problem, sondern die Rückenschmerzen sind das Hauptproblem. Ah, okay. Falsch ausgedrückt. Und vor 3 Monaten hatten Sie eine Infektion und in diesen 6 Monaten haben Sie sehr öfter ansteckende Krankheit im Vergleich zu früher. Also ich weiß nicht, ob es ansteckend war, aber ich hatte Infektionen gehabt, ja. Ja, Infektion meine ich. Mhm. Und Sie hatten früher Morbus Botkin, aber es war schon gut behandelt und jetzt ohne Befund. Ja. Vielen Dank, Herr Schotzmann. Jetzt um eine richtige Frage. Habe ich noch vergessen. Entschuldigung, eine Sache habe ich vergessen. Ich hatte früher nie Probleme mit dem Blutdruck und seit 1-2 Wochen habe ich hohe Blutdruckwerte. Ich weiß nicht, ob das wichtig für Sie ist. Wie hoch? Also teilweise jetzt mit der obere Wert 170, 180 und der untere Wert so um 100 sogar. Okay. Mhm. Hatte ich früher auch nie Probleme gehabt mit. Das ist auch sehr wichtig für uns. Vielen Dank für diese Information. Okay. Ja, jetzt sollten wir ein paar Tests durchführen und natürlich eine körperliche Untersuchung ist sehr wichtig. Mhm. Wenn die Ergebnisse vorliegen, können wir über die weitere wieder sprechen. Mhm. Jetzt haben Sie noch Fragen? Momentan nicht mehr. Vielen Dank, Frau Doktor. Sehr gerne. Gut, gibt es Fragen aus dem Auditorium oder Informationen? Was hätten Sie noch gefragt? Ist alles gefragt worden, was wichtig ist? Ich habe eine Frage. Mhm. Haben Sie Atemnot? Ich habe keine Atemnot, nein. Okay. Können Sie flach liegen, ohne Atemnot zu bekommen? Ja, kann ich, ja. Ja. Haben Sie die Veränderung Ihrer Stimme oder Ihrer Haare bemerkt? Nein, nichts. Aber Sie haben mich nicht nach den Medikamenten gefragt, glaube ich, gell? Ich habe gefragt, ich glaube, aber nicht allgemein. Haben Sie aufgeschrieben, was ich alles nehme? Ja, Sie haben gesagt Pregabalin, aber allgemein, ich glaube, ich habe das nicht gefragt. Okay. Ich habe gefragt gegen nur Ihre Beschwerden. Soll ich Ihnen sagen, was ich alles nehme an Medikamenten? Ja, es wäre sehr nützlich für also, uns. Ich nehme Pregabalin, haben Sie aufgeschrieben, morgens ja, und Sie haben. Dann habe ich wegen der Ödeme habe ich Thorazin mitbekommen vom Hausarzt. Eine morgens. Ich nehme eine Duodat ein für die Prostata. Dann habe ich noch einmal bitte für gegen Prostata. Duodat. Okay. Genau. Kombinationspräparat bei Prostatahyperplasie. Dann nehme ich noch wegen der Thrombose spritze ich Inohep. Eine Spritze 0,7 Milliliter pro Tag, subkutan. Gegen die Schmerzen nehme ich 4x30 Tropfen Novalgin und ich nehme noch Eisentabletten ein, Ferrosanol Duodenal, okay. 2 Stück pro Tag, 100 Milligramm. Das sind die Medikamente, die ich nehme. Okay, noch andere Kommentare oder andere Fragen, die wichtig wären? Ich glaube, es war eigentlich ziemlich ausführlich, die Anamnese gemacht worden. Ne? Oder gibt es noch jemanden, der eine Frage hat an den Patienten? Bitte schön. Die Schmerzen hätten Sie noch ein bisschen genauer fragen können, ob es ein Trauma war oder Stärke, wann die auftreten und so weiter, ja? Ja. Könnten Sie ich bitte sagen oder zeigen Sie mir, wo die Schmerzen am stärksten sind? Also in der gesamten Wirbelsäule, von oben bis unten. Ja. AWS bis LWS. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen eher dumpf, drückend, steckend? Beide so stechend, dumpf, sehr wechselhaft, auch mal einschießend. Ja, und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 8 bis 9. Ja, und Sie haben gesagt, eine Herzrasen. Bitte können Sie mir... Herzrasen habe ich nicht gesagt, nee. Nicht gesagt? Mhm. Ja, habe ich mich, also kann ich mich nicht erinnern, habe ich kein Problem im Herz. Die Schmerzen sind vor allen Dingen, wenn ich aufstehe und laufe, im Liegen sind sie weniger. Und dann kann man noch fragen, ob ich, können Sie fragen, ob ich neurologische Ausfälle habe, ja? Ja. Hat er aber nicht. Also Kribbeln hat er, aber wegen der Polyneuropathie schon seit über ich habe auch das gedacht und deshalb habe ich das nicht gefragt. Ja. Sie haben schon Polyneuropathie. Genau. Vielleicht können wir fragen, ob es schlechter oder weniger. Oder Sie können sagen, ob auch die Muskeln schwächer sind, ob er, sag ich mal, eine Seitendifferenz hat, Hinweis auf eine Parese zum Beispiel, ja. Hm? Ja. Gut, warum hat er Blutarmut? Weiß ich nicht, das muss Frau Doktor sagen. Ja, Ihre Blutfarbstoff? War niedrig, aber er konnte nicht genau sagen, wie viel er war. Vor 3-4 Monaten war es ungefähr gewesen, der Test. Ja, ich kann nicht hundertprozentig sicher sagen, aber ich denke, dieser Patient kann eine chronische Renalinsuffizienz haben. Auch dieser Patient kann Multiple Myelom auch haben. In diesem Alter sollte man daran denken. Ja gut, das war die Diagnose, haben Sie schon getroffen. Prima. Ja. Aber das ist nicht einfach, weil Sie haben verschiedene Symptomkomplexe, aber der Patient hat ein Multiple Myelom, ist richtig, ja. Mhm. Sehr gut. Gut, haben Sie Ohrgeräusche? Ohrgeräusche hat er nicht gemerkt, nein. Warum fragen Sie nach Ohrgeräuschen? Warum wollen Sie das wissen? Wer hat das gefragt? Ohrgeräusche? Warum ist das wichtig, Ohrgeräusche? Also ich kann jetzt nicht genau sagen, warum Ohrgeräusche wichtig wären. Na gut, okay, dann können wir die Fragen... Tinnitus, jetzt... oder? Bitte? Tinnitus? Tinnitus, ja. Haben Sie blaue Flecken? Hat die Kollegin gefragt, hat keine Hautflecken gehabt, nein. Hat sie aber gefragt, ja. Gut, dann gehen wir zur Oberarztvorstellung, ja? Ja, okay, ich werde versuchen, das ist zum ersten Mal, deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt darüber. Danke. Ja. Hallo, Herr Oberarzt, jetzt heute ich einen neuen Fall aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Mhm. Es handelt sich um Philips Holtmann, er ist 70 Jahre alt, er ist 70 Kilogramm und 170 Zentimeter ungefähr. Mhm. Er hat sich wegen seit 6 Monaten bestehende Müdigkeit, Fatigue und Gewichtsverlust vorgestellt. Der Patient klagt über auch Beinödeme. Mhm. Er habe keine Nocturie, nur ein- oder zweimal, aber wie üblich, hat er gesagt. Er hat Blassfarbe er habe Anämie laut die Werte von Hausarzt. An Vorerkrankungen habe er Morbus Hodgkin gehabt, aber das war schon mit 25 Jahren. Mit 25 Jahren und es sei schon behandelt gewesen. Also Morbus Hodgkin in kompletter Remission, ne? Ja, in kompletter Remission ohne Befund. Ja. Mhm. In bezüglich der Medikation nehme er Pregabalin 2-mal pro Tag, Frosamint 1-mal pro Tag und Dordars gegen Prostathyperplasie. In letzter Zeit habe er auch eine TVT, Tiefenthrombose gehabt und dagegen nimmt er auch Inohept subkutan 0,7 pro Tag. Mhm. Der Patient klagt über auch die starke Rückenschmerzen. Die Schmerzen seien 8 bis 9 auf einer Skala von 0 bis 10 und die Schmerzen seien im Liegen besser im Vergleich zu Stehen, beim Stehen. Die Atemnot oder die andere Herz-Kreislauf-Beschwerden wurden verneint. Sie haben keine Dyspnoe und keine Tachykardie, Bradykardie oder andere Herzrhythmusstörungen. Zusätzlich habe er in letzter Zeit ein bisschen erhöhte Blutdruckwerte, ungefähr 170 bis 100 Millimeter. Ja, und hat auch erklärt, dass in dieser Zeit er sehr oft Infektionen habe. Mhm. Er trinke genug, aber das Wasserlassen sei nicht so viel wie die trinkende Wasser. Ja. Trinkmenge, ja. Ja, die vegetative Anamnese sei unauffällig, bis nur dieser Gewichtsverlust. Und Ja. An Vorerkrankungen habe ich gesagt, Morbus Hodgkin und zusätzlich habe er auch Polyneuropathie und das war nur ich, ja, in ein paar Monaten habe er Polyneuropathie und die anderen chronischen Krankheiten wurden verneint. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe die wichtigen Befunde gesagt. Okay, gut. Alles klar. Und was ist Ihre Verdachtsdiagnose, haben Sie schon gesagt nochmal? Ja, laut anamnestischen Angaben, die begleitende Symptomatik und die Risikofaktoren gehe ich von Multiple Myelom hin. Aber zusätzlich sollte auch eine Renalinsuffizienz ausgeschlossen werden. Mhm. Mit diesem Alter und mit diesem Befunde sind Multiple Myelom sehr häufig, ist Multiple Myelom sehr häufig. Mhm. Deshalb sollte ein Elektrophoresis durchgeführt werden, mhm. um diese Proteine zu entdecken. Mhm. Okay. Ja, je nach Befunde können wir die weiteren Schritte planen. Okay. Kurz bevor wir zur Diagnostik gehen, welche Informationen aus der Anamnese haben Sie denn veranlasst, an ein multiples Myelom zu denken? Ja, Rückenschmerzen ist wichtig. Mhm, ja. Zusätzlich habe er Renalprobleme, Oliguria habe er und sie haben auch Anämie. Mhm. Und natürlich, er habe sehr oft Infektionen und das bedeutet, er habe entweder weniger Leukozyten oder unfunktionelle Leukozyten. Mhm. Deshalb, er hat Panzytopenie und mit diesem Alter und mit Rückenschmerzen. Okay. Er hat jetzt normale Leukozyten. Warum hat er dann trotzdem eine erhöhte Infektanfälligkeit? Ich denke, diese Leukozyten funktionieren nicht ganz normal. Warum? Ist es beim Myelom typisch, dass die Leukozyten nicht funktionieren, oder? Was ist das Problem beim Myelom? Warum kriegen die Infektionen? Jawohl, Kollege hat es gesagt, ein Antikörpermangel, ja? Immunglobulinmangel. Also Immunglobulinmangel stimmt nicht, die haben zu viele Immunglobulin, aber die funktionieren nicht, sind monoklonal. Deswegen Antikörpermangelsyndrom, ja. Das ist der Grund für die gehäuften rezidiven Infektionen. Gut, dann haben Sie gesagt Anämie, ja. Warum hat er eine Anämie, der Patient? Ja, weil diese Hyperglobulinämie schädigt die Niere. Auch. Okay, also Sie meinen, es ist eher aufgrund der Nierenfunktionsstörung, eine renale Anämie, ja? Ja. Kann es auch eine andere Ursache haben, die Anämie, außer der renalen Anämie? Knochenmarken. Ich frage jetzt die Kollegin, Sie sind nachher da. Wenn die Kollegin nicht weiß, dann rufe ich Sie auf. Ja, diese erhöhte und non-funktionen Globulin schädigt die Knochenmark, deshalb stimmt das so? Was ist das Problem beim Knochenmark? Ist es durch Immunglobulin gestört oder was ist das? Sie haben recht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber die Nieren von dieser Hyperglobulinämie geschädigt, aber die Knochenmark produziert schon diese. Ja, ich meine, diese non-funktionelle. Was ist der Grund oder was ist die Pathophysiologie bei einer renalen Anämie? Bei renalen Anämie, Erythropoetin? Ist erniedrigt, gell? Ist erniedrigt. Das ist keine Produktion, ja, okay. Ja. Und was kann beim Myelom sein? Myelom, die fehlende Zellen sterben nicht ab. Und produzieren nochmal? Immer mehr Absterben von Zellen. Welche Zellen? Die die Zellen, die nicht richtig funktionieren, aber ich kann mir nicht sehr gut erinnern. Was passiert denn beim Myelom? Was ist denn da das Problem beim Myelom? Was ist das für eine Krankheit? Ja, das ist eine Krankheit, die Apoptosis ist gestört. Und ja, das ist ja eine bösartige Krankheit, gell? Ja, Myelom. Welche Zellen sind denn bösartig bei dem multiplen Myelom? Welche Plasmazellen? Plasmazellen. Was machen denn die Plasmazellen, wenn sie bösartig sind? Sie multiplieren immer und sterben nicht ab. Normalerweise in einer Zeit sollten die non-funktionellen Zellen absterben, aber hier... Die wachsen immer weiter, ja? Ja. Und was machen sie, wenn sie weiter wachsen? Sie schädigen den ganzen Körper, die zum Beispiel Nieren, die Knochen, deshalb... Okay. Warum werden die Knochen zerstört? Warum? Weil gibt es immer mehrere Produktionen im Knochenmark und... Richtig, ja. Also die vermehren sich im Knochenmark hauptsächlich, gell? Ja. Die Plasmazellen. Und wenn sie sich im Knochenmark vermehren, was ist dann das Problem für die normalen Knochenmarkzellen? Die haben weniger Platz. Ja. Das heißt, sie bekommen eine Knochenmarksinsuffizienz, weil das Plasmozytom das Knochenmark infiltriert, ja? Also wird die Erythropoese dadurch behindert, weil nicht genug Platz ist im Knochenmark. Ja? Das ist die Pathophysiologie dahinter bei der Anämie vom Myelom, ja? Also es ist eigentlich eine Verdrängung des Knochenmarks durch Plasmazellen. Deswegen kann nicht genug produziert werden, ja? Okay, das zur Anämie. Was gab es noch für Hinweise aus der Anamnese, die auf Sie... Ja, erhöhter Bluthochdruck. Ja, warum? Kann auch ein Hinweis sein. Ich habe gedacht, dass ein Hinweis. Oder auf was? Ja. Auf Morbus, also auf eine Myelom? Oder warum? Nee, ich habe gedacht, dass renal... die Wirkung... An Nieren kann diese erhöhte Blutdruck verursachen. Richtig, genau, ja. Ja. Ja. Gut, was gab es noch für Hinweise, die Sie dazu gebracht haben, zu denken, dass es Myelom ist? Aus der Anamnese. Haben wir schon vieles genannt, also renale Probleme. Ja, Thrombose, ich glaube, tief. Thrombose kann sein, weil die Hyperviskosität im Blut ist erhöht. Richtig, sehr gut. Ja. Kann es auch eine Ursache sein. Genau, sehr gut. Und dann hat jemand geschrieben hier, was ich auch wichtig finde, Körpergröße vermindert. Ja, genau. Warum ist das wichtig? Ja, wir haben schon gesagt, Knochenmark ist geschädigt und das passiert dann. Das bedeutet ein Osteolysis und deshalb ist die Patientin kleiner geworden. Weil die Wirbelkörper zusammenbrechen, ja? Sinterungsfaktoren, ja? Sehr gut, okay. Gut, was ist mit der Polyneuropathie? Hat das was mit dem Myelom zu tun? Oder ist es unabhängig davon? Ja, ich hatte auch dafür die Nieren gedacht, mit weniger Funktionen. Die Patienten mit chronischer Renalinsuffizienz können Polyneuropathie haben. Deshalb habe ich gedacht, das kann auch wegen Niereninsuffizienz sein. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ja, also es kann auch mit dem Myelom zu tun haben, hat auch jemand geschrieben hier. Polyneuropathie durch die zirkulierenden Paraproteine, ja, das ist möglich durch diese Ablagerung der Leichtketten vor allen Dingen zum Beispiel, ja. Gut, okay, was gab es noch für Hinweise aus der Anamnese? Ich gucke gerade nochmal nach. Ist der Morbus Hodgkin wichtig? Hat er was damit zu tun? Nach meines Wissens, ich weiß es nicht ganz genau, aber die beide sind neoplastische Krankheiten über hämatologisches System und das kann sein. Was kann denn sein? Ich meine, der hat ja wegen Morbus Hodgkin damals Chemotherapie und Bestrahlung bekommen, ja? Kann das sein, dass das damit zusammenhängt? Also ionisierende Strahlen sind Risikofaktor für Myelom, ja? Es kann sein, dass es eine Spätfolge auch sein kann, aber es ist spekulativ, ja? Aber könnte Hinweis sein, ja? Ionisierende Strahlung. Gut, jetzt haben wir noch wie viel Zeit? Jetzt wollten Sie was zur Diagnostik sagen, gell? Vielleicht machen wir noch 5 Minuten Diagnostik. Ja, Elektrophorese ist wichtig, diese Paraproteine zu entdecken. Richtig, genau. Was ist, wenn Sie Elektrophorese machen und es sieht normal aus? Oder Sie haben keine... Dann sollte ein Knochenmarkbiopsie durchgeführt werden. Richtig, ja, genau. Was sehen Sie im Knochenmark dann, haben Sie schon gesagt? Ja, wir können diese Paraprotein sehen, diese Produktion, oder wir können... Das können Sie im Knochenmark nicht sehen, in der normalen Färbung nicht. Was sehen Sie im Knochenmark? Warum machen Sie Knochenmark? Ja, ob die ganze Körperblutzellen richtig produziert, die Verteilung, die Entwicklung. Richtig. Und vor allen Dingen was, haben Sie ja gesagt, ist eine Krankheit von welchen Zellen? Plasmazellen. Da ja, können wir vermehrte Plasmazellen sehen. Ja, genau. Ja. Was ist das Kriterium für ein Myelom? Wie viel Prozent Knochenmark muss von Plasmazellen sein, damit Sie eine Myelom-Diagnose stellen können? Leider. Das ist sehr speziell. Ja, ich bin Ophthalmologin und das ist so viel. Das ist schwierig, ja. Also mindestens 10%, dann können Sie das, ist ein Kriterium, ja. Wenn es weniger ist, ist es nicht ausgeschlossen, aber bei mehr als 10% können Sie das die Diagnose stellen. Ja? Gut, also Sie haben Knochenmark gemacht, aber ich nochmal zur Elektrophorese. Da sehen Sie ja diese Sie sehen ja die Globuline, Immunglobulin, da sehen Sie manchmal so einen monoklonalen Peak. Aber wenn Sie da jetzt nichts sehen, was kann trotzdem dahinter stecken, dass es ein Myelom ist, ein multiples Myelom ist? Was kann man da noch bestimmen im Blut? Sehr spitz ist jetzt Hämatologie, aber wenn Sie einmal gehört haben, ist es nicht verkehrt. Was produzieren diese, habe ich keine Ahnung. Normalerweise produzieren diese Plasmazellen ja Immunglobuline, ja? Immunglobuline. Und das Immunglobuline sind ja so Y-förmige Moleküle, ja? Und die bestehen aus grob 2 Komponenten oder, naja, nicht aber aus wichtigen 2 Komponenten. Das sind einmal die Schwerketten und die Leichtketten, ja? Und manchmal produzieren diese bösen Zellen nicht komplette Immunglobuline, sondern nur Teile davon. Und dann sehen Sie in der Elektrophorese nichts, aber Sie können im Blut einen erhöhten Wert von den Leichtketten zum Beispiel sehen. Ja, Leichtkettenproduktion, das ist auch das, was zum Beispiel auch die Niere schädigt, ja, Leichtketten. Also es gibt manchmal Leichtketten-Myelome. Gut, also Sie haben jetzt Elektrophorese gemacht, Knochenmarkspunktion. Was sehen Sie sonst in den Laborwerten? Was ist noch wichtig für die Diagnose Myelom? Eins haben Sie schon gesagt, ist die Anämie, gell? Was kann noch sein? Ja. Im Chat schreiben die Kollegen schon fleißig. Haben Sie gelesen? Ja. ESG ist oft erhöht, ja, richtig. Aber wenn Sie jetzt mal ein Differentialblutbild machen, also Sie sehen eine Anämie, was gibt es noch? Haben Sie auch schon gesagt? Ja, wir können auch Leukostopenie und Thrombostopenie, Panstopenie sehen. Ja, genau. Und dann haben die Kollegen noch was geschrieben, was wichtig ist beim Myelom, ja? Hyperkalzämie, also Kalzium kann steigen. Ja, wegen Osteolysis. Mhm. Und wegen der Niere können halt die Nieren Retentionsparameter, sprich Kreatinin, Harnstoff und so weiter angestiegen sein. Ja? Das sind die Kriterien, die man normalerweise verwendet für eine Diagnose Multiples Myelom. Okay, gut, das war jetzt sehr viel Spezialwissen. Ja. Ja. Aber trotzdem haben Sie das war sehr hilfreich. Ja. Vielen Dank. Ja, manchmal muss man auch so ein bisschen die Pathophysiologie im Hinterkopf haben. Ja. Es kann sein, dass Sie das fragen, sagen, warum ist das jetzt so, erzählen Sie mal. Und wenn Sie jetzt schon lange nichts mehr von gehört haben, von Physiologie und Biochemie, ist es nochmal wichtig zu wiederholen, glaube ich. Gut, gibt es aus dem Chat noch Kommentare oder Fragen? Wenn nicht, würde ich das nämlich heute dann beenden. Ich glaube. Sintigrafi kullanıyorduk eskiden. Şimdi ne durumda? Efendim? Sintigrafi çok kullanırdık eskiden. Şimdi ne durumda? Emin misiniz? Efendim? Emin misiniz? Eskiden. Eskiden kaç tarihinde? Fil tarihinde mi? 100 sene önce mi? 20 yıl önce falan. Yok, 20 yıl önce de yoktu. Sintigrafideki problem miyolomda çok sensitif olmamışı. Bu 20 sene önce de aynıydı ama. Yani sintigrafi normalde miyolomda kullanılmıyor yani. Ya röntgen çekerdik, arkasından sintigrafiye gönderirdik. Tomografi son yıllarda çıktı yani. Ama evet. Röntgen ve sintigrafi kullanırdık. O zaman bir şey var, problem var herhalde. Çünkü 20 sene önceden de sintigrafi tavsiye edilmiyordu miyolomda. Röntgen, CT veyahut MR. Şu anda daha ziyade CT çekiliyor, ganzkörper CT çekiliyor. Daha önce biz şey yapıyorduk, miyolom için bir MR spine yapıyorduk yani. Şu anda AMD'nin ağzındaki şeyler, tavsiyeler ganzkörper CT, osteolojileri görmek için. Sintigrafi kullanılmıyor. Çok faydalı bilgi vermiyor genelde sintigrafi. Çünkü genelde kemik iliğinde olduğu için bazı şeyler PET niye vermiyor. PET CT de aynı. Şu anda öyle benim bildiğimde bir şey yok, yeri yok yani miyolomda. Şu andaki sadece önemli olan CT, ganzkörper CT. Eskiden şey yapılıyordu biliyorsunuz, bu Schädel, Röntgen Schädel. Ne gözüküyordu orada? Hatırlayan var mı Almancasını? Likefaksiyon. Ben Türkçesini bilmiyorum da Almancasını bilen varsa söyleyebilir. Moth eaten. Zımba. O ne bilmiyorum. Evet. Okudum aynen. Abi. Kendim bilmiyorum, okudum. Schurzschuss Schädel. Aynen. Yani bir şey saçma tüfekten saçma attığınız vakit böyle delik deşik oluyor ya. Kemikte öyle bir tabir var mesela. Schurzschuss Schädel. Evet. Aklınıza kalsın. Ama biraz şey o tabii yani bir eskiden kalma bir teşhis o. O şu anda çok yapılmıyor yani. Bir de eskiden CT çok yaygın olmadığı vakit genelde kemiklerin büyük kısmını parize şema diyorduk biz burada. Yani işte aksiklet, röntgenknochen, işte kollar, bacaklar biliyorsunuz. Onlar miyolomda da şey, zarar görebildiği için onlara bakmak lazım yani. Parize şema diyorduk biz. Şu anda da o çok yapılmıyor artık yani. Schurzschuss Schädel, evet. Olur. Başka ilavesi olan, sorusu olan? Abi benim sorum var. Tedavide ilk kemoterapi mi yoksa kemik iliği transplantasyonu mu? İlk kemoterapi ama genelde yani yaşı ilerlemiş olmayanlar için transplantasyon, autotransplantasyon yapılıyor yani. Yaşı 70 üstüne olanlara genelde sadece kemoterapi uygulanıyor. Veya da immünterapi diyelim, kemoimmünterapi. Ama şeye uygun olanlar autologu stamsel transplantasyon yapılıyor. Ve tabii bazı durumlarda strahlung, şuva tedavisi gerekebiliyor tabii kemikler için. Hatta bazen ameliyat da gerekebiliyor. Osteozüntüyüzü kritik bir kemikte bir problem varsa o vakaya göre ayarlanması gerekiyor. Evet. O zaman başka sorusu, ilavesi olmayan yoksa bugünlük bu kadar olsun mu? Anamnez çok iyiydi. Yani çok spesyal falan olmasına rağmen çok iyi yaptınız. Dil konusunda da performans çok iyiydi yani. Teşekkür ederim. Ne zaman imtihan sizin? Bir ay sonra. Tamam, daha vaktiniz çok. Aslında şu anda bile girebilirsiniz yani. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Oldu. O zaman herkese iyi akşamlar. Abi iyi akşamlar, teşekkürler. Herkese toplantıda görüşmek üzere. İyi akşamlar.